Are you getting it? And some will say, if they can stand, I can also stand. Through Christ. Und uns könnten sich beispielsweise auch Leute anhören, was uns widerfährt durch Christus. Andere könnten sagen, oh mein Gott, was ist das überhaupt hier, Christus? Wie können die das überhaupt machen und sich mit sich ergehen lassen? Andere würden sich vielleicht aber auch bestärkt fühlen und sagen, hey, wenn die das so krass radikal in Christus durchziehen, dann hilft mir das auch. Praise the Lord. Jesus said, the kingdom of heaven suffer violence and the violent take it by force. Jesus sagt, dem Königreich Gottes wird Gewalt angetan und die, die Gewalt anwenden, reißen es an sich. Whatever arrow of persecution, let it push you further to Christ. Egal welcher Pfeil der Verfolgung auf dich geschossen wird, lass zu, dass es dich näher zu Christus bringt. Amen. Verse 18, what then? Vers 18. Notwithstanding, every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice, no matter what. Are you getting it? Making fun or no making fun, Christ is preached. That is my joy. Ob Leute sich lustig machen oder nicht, der Name von Christus wird gepredigt, und das ist die Freude. Praise the Lord. Amen. I hope you understand everything here. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let's read it up to verse 21. Wir lesen verse 19 now. Mm-hmm. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and this supply of the Spirit of Jesus Christ. Verse 20. According to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be life or death. I love that. Praise the Lord. For to me to live is Christ, and to die is gain. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, that is Paul. Das war Paulus. Amen. In 1 Peter 4, if you also go there. Amen. Mm. And you will see how God's children, how they stood and unmovable for Christ's sake. Und 1. Petrus 4 könnt ihr auch lesen, wie die Kinder Gottes standfest und unerschütterlich standen für Christus Jesus. Praise the Lord. Amen. Amen. Let's go to 2 Timothy 3, verse 12. Wir lesen, 2 Timothy 3, verse 12. Wir lesen 2. Timotheus 3, Vers 12. Yea, and all that we live godly, not just living godly. Amen. It's not just living godly. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen. Es geht nicht nur um die Gottesfurcht allein. The Christian live godly. Denn auch Christen leben gottesfürchtig. Amen. They live godly, but not in Christ Jesus. Aber nicht in Christus Jesus. The Muslim live godly, but not in Christ Jesus. Muslime leben gottesfürchtig, aber nicht in Christus Jesus. It's only in the kingdom of heaven we live godly in Christ Jesus. Nur im Königreich Gottes lebst du gottesfürchtig in Christus Jesus. It says, also shall suffer persecution. Und sie werden Verfolgung erleiden. Amen. The Christians, they suffer persecution. Und you know that. Die Christen leiden auch Verfolgung. Amen. Because they choose their Jesus. Weil sie sich für ihren Jesus entscheiden. But not the true Jesus. Aber nicht für den wahrhaftigen Jesus. Amen. They suffer persecution. Sie erleiden Verfolgung. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Not because they choose the true God. Aber nicht weil sie sich für den wahrhaftigen Gott entschieden haben. Amen. There's a place I want us to go to. before we close, go to 1 Peter 4. Let's go to 1 Peter 4. I wanted to stop, but let's go there. Wir lesen 1. Petrus 4. 1 Peter 4. From verse 12. 1. Petrus 4, Vers 12. Ah, sorry. Where's Johnny was it? 1 Peter 4 from verse 12. 1 Petrus 4, Vers 12. It said, beloved, take it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Is somebody getting something? Amen. But rejoice in as much as you are partakers of Christ's sufferings, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. If you be reproached for the name of Christ, happy are you, for the spirit of glory and of God rested upon you. On your part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. Mm-hmm. Verse 15. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody, other men's matters. Praise the Lord. Yeah. What is not, you know, when it is not, it is talking about the good of this world here. Yeah. Busybody. I hope you understand. Mm-hmm. Trying to save people. When you know that they are not choosing Christ. Und hier geht es darum, sich für natürliche Dinge einzusetzen, wenn es nicht um Christus geht. Then in verse 16. If any man suffer as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Praise the Lord. You know, this very place, as a Christian, that's why, you know, I said, the Christian, they suffer persecution, but not for choosing the only true God, but choosing their own Jesus. Und in Vers 16 lesen wir, dass jemand als Christ auch Dinge erleiden wird und Verfolgung erleiden wird, aber sie tun es nicht oder sie erleiden es nicht aufgrund des wahrhaftigen Christus, sondern aufgrund des Christus, für den sie sich entschieden haben. Amen. You know, the Bible used the Christian here, just like Matthew 23. The Bible also used the Pharisees. Und if you go there, we are coming back here. Go to Matthew 23, verse 3. Wir lesen kurz Matthäus 23, Vers 3. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 23, verse 3. Matthäus 23, Vers 3. He used the Pharisees here, just like he used the Christian there. Amen. Hier hat er die Pharisäer als Beispiel genutzt, genauso wie er die Christen in 1. Petrus genutzt hat. Amen. He said, let's read from 1 to 3. Wir lesen Vers 1 bis 3. Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribe and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore, whatsoever they bid you observe, that observe and do. What they tell you to do, do it. But do not ye after their works, for they say and do not. I hope somebody understands that. Mm-hmm. He said, they say, do what they say you are to do. They say, but they never do. But you do it. Das, was sie sagen, dass ihr haltet sollt, das haltet, aber tut nicht das, was sie tun. Are you getting it? So also is the Christian today. Genauso ist es mit den Christen heute. They say, sie sagen, come to Christ. Kommt zu Christus. But they never go to Christ. Aber sie selbst gehen nicht zu Christus. Are you getting it? They say, come to the true God. Sie sagen, komm zu wahrhaftigen Gott. But they will never come to the true God. Aber sie selbst kommen nicht zum wahrhaftigen Gott. Again, the Christians, they also suffer persecution. Nochmal, die Christen leiden auch Verfolgung. Not for Christ's sake. Aber nicht um Christus willen. But for religious sake. Sondern um der Religion willen. Satan hates the good of this world. Denn der Satan hasst das Gute dieser Welt. Amen. The Christians suffer for the good of this world. Die Christen erleiden Verfolgung wegen dem Guten dieser Welt. Are you getting it? They suffer persecution. Sie erleiden Verfolgung. Amen. The good of this world, there is persecution. Denn in dem Guten dieser Welt befindet sich auch Verfolgung. But not for Christ's sake. Aber nicht um Christus willen. For man's sake and religious sake. Sondern um des Menschen willen und um der Religion willen. Satan hates the good of this world. Denn der Satan hasst das Gute dieser though Welt. It's coming from him. Obwohl das auch von ihm kommt. The Christians are after the good of this world. Den Christen geht es nur um das Gute dieser Welt. Just like all other religion, the genauso Pharisees. Wie auch in den anderen Religionen, noch bei den Pharisäern. I hope somebody understand. Praise the Lord. Hallelujah. And the persecution can be no money. Sicknesses and diseases and so many other things. Und Verfolgung kann sich zeigen in Form von kein Geld mehr haben oder Attacken in der Gesundheit haben oder was auch immer. Amen. We will close with 2 Corinthians 4. Wir lesen 2. Korinther 4, Vers 5. Praise the Lord. 2 Corinthians 4, Vers 5. Look at what Paul said. Was sagt Paulus hier? For we preach not ourselves, but Christ Jesus, the Lord, and ourselves, your servant, for Jesus' sake. We do not preach man, we preach Christ. Sie verkündigen hier nicht Menschen, sondern wir verkündigen Christus. Amen. Jesus did not preach Jesus, he preached Christ. Christus hat nicht Christus verkündigt, sondern Christus. Wow. Jesus hat nicht Jesus wow. verkündigt, sondern Christus. Amen. Amen. He did not preach the outside, but the inside. Er hat nicht vom Äußeren gesprochen, sondern vom Inneren. People run after the outside. Aber die Menschen sind hinter dem Äußeren her. But he was not after the outside. Aber ihm ging es nicht um das Äußere. It takes revelation to see the inside. Und es erfordert Offenbarung, das Innere. Everybody zu sehen. Can see Jesus. Jeder kann Jesus sehen. But it takes revelation to see Christ. Aber es erfordert Offenbarung, Christus zu sehen. He was not preaching Jesus. Er hat nicht Jesus gepredigt. He was preaching Christ. Er hat Christus gepredigt. Amen. If you see Jesus, you will never follow Christ. Wenn du nur Jesus siehst, wirst du niemals Christus folgen können. Amen. Because Jesus sweat. Weil Jesus geschwitzt hat. He was hungry. Weil Jesus hungrig war. He was having problem. Weil Jesus Probleme hatte. If you see the problem God's children, the sons of God have, you will never follow Christ. Und wenn du die Probleme siehst, den Kindern Gottes widerfahren, dann wirst du niemals Christus glauben können. See the inside. Sehe nur das Innere. I'm not saying come to me. Ich sage nicht, komm zu mir. I'm saying come to Christ. Ich sage, geh zu Christus und komm zu Paul Christus. Said, if I say come to me. Paulus sagt, wenn ich sage, komm zu mir. You will persecute the church. Dann wirst du die Gemeinde verfolgen. If I tell you come to me. Wenn ich dir sagen würde, komm zu mir. You will persecute the church. Dann würdest du die Gemeinde verfolgen. Remember Paul. Erinnert when Paulus, he was Saul. Als er Saulus war. Are you getting it? He was persecuting the church. Er hat die Gemeinde verfolgt. If he says come to me. Wenn er sagen würde, komm zu mir. Are you getting it? If he preach come to me. Wenn es ihm darum gehen würde zu sagen, you komm will, zu come, mir, you will persecute the church. Dann wirst du die Gemeinde verfolgen. But he is saying, come to Christ. Aber er sagt, komm zu Christus. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. We will stop here, please. Amen. Amen. Let me stop here. Praise the Lord. I hope we understand it. If there's any question, verstanden. We'll quickly go through, please. Am Sonntag geht's weiter. Amen.